Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope that this devotion is going to enter your heart in a very deep way. Ich hoffe, dass diese Andacht sehr tief in dein Herz eindringen wird. Do you know, it's very interesting when we talk about the death of Jesus Christ, how we always limit it. Es ist sehr interessant, wenn wir über den Tod von Jesus Christus sprechen, wie sehr wir ihn immer begrenzen. You know, in my opinion, there is no passage in the whole Old Testament that shows the crucifixion better than the prophet Isaiah. Meiner Meinung nach gibt es keine Passage im ganzen Alten Testament, die die Kreuzigung besser zeigt als der Prophet Jesaja. Now I understand there are the messianic psalms that talk about the crucifixion. Ich weiß, es gibt die messianischen Psalmen, die die Kreuzigung zeigen. I understand there are parts of Isaiah, of Jeremiah and Ezekiel that talk about the new covenant. Ich weiß, dass es Abschnitte in Jeremia und Ezekiel gibt, die über den neuen Bund sprechen. But nobody describes the cross and the death of the cross as clearly and as picturesque as Isaiah. Aber niemand beschreibt das Kreuz und den Tod am Kreuz so klar und bildlich wie Jesaja. So, look what it says. Of course you know it's Isaiah 53. Schau, was es heißt. Natürlich weißt du, dass es Jesaja 53 ist. He talks about he carried our sicknesses. Er spricht darüber, dass er unsere Krankheiten trug. There he talks about how he was despised. Er spricht darüber, dass er verachtet wurde. But look what it says then. Aber schau, was danach kommt. Verse 5. Vers 5. It's so strange that verse 5 is usually only quoted in the context of healing. Es ist so komisch, dass der Vers 5 gewöhnlich nur im Kontext mit Heilung zitiert wird. You know, oh, he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, and in his stripes we are healed. Oh, er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen, und durch seine Wunden sind wir geheilt. And you know, sure, we were healed in his stripes. Ist klar, sind wir durch seine Striemen geheilt. But I'm going to show you something right now. Aber ich zeige dir jetzt gerade etwas anderes. It says in verse 5 that he was bruised for our iniquities, which means perversity, depravity. Das steht im Vers 5. Er wurde um unsere Missetaten willen zerschlagen, was bedeutet Perversität, Verdorbenheit. What was the iniquity? Was war die Schuld? In the Hebrew, it's the exact same word that is described or that is used in verse 6 in the next verse. Im Hebräischen steht genau dasselbe Wort, was im nächsten Vers, Vers 6 steht. So this talks about the death of Jesus. Hier geht es um den Tod Jesu. Remember, he died for you so that you will live for him. Erinnere dich, er starb für dich, damit du für ihn leben kannst. Look at verse 5. Schau dir Vers 5 an. Bruised for my iniquity, my sin. Er war um unsere Sünde willen zerschlagen, für meine Sünden. Look at verse 6. Schau Vers 6 an. Tells us exactly what our iniquity was. Er zeigt uns ganz genau, was unsere Schuld war. We all, like sheep, have gone astray. We all have turned everyone to his own way. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. How many have gone astray? Wie viele irrten umher? All. Alle. The iniquity of how many has been laid upon him? Die Schuld, wie viele wurde auf ihn gelegt? All. Alle. What was your iniquity? What was my iniquity? Was war also deine Schuld? Was war meine Schuld? You and me, we walked our own way. Du und ich, wir gingen unseren eigenen Weg. You and me, we acted like we were the owners of our life and we can do with it whatever we want. Du und ich haben uns so verhalten, als ob wir die Besitzer unserer Leben wären und damit machen könnten, was immer wir wollen. In the year of 2020, I begin to think a lot about how we have preached the gospel. Hör zu, im Jahr 2020 fing ich an, viel darüber nachzudenken, wie wir das Evangelium gepredigt haben. And I've been really challenged and stirred. Ich war wirklich herausgefordert und aufgewühlt. I have come to the personal belief, and I want you to understand, it's my personal belief. Ich bin zum persönlichen Glauben gekommen, und ich möchte, dass du verstehst, dass es mein persönlicher Glaube ist. So this is not a Bible teaching, or this is not a prophetic word. Das ist keine Bibellehre und kein prophetisches Wort. But after much thought and studying, I've come to this belief. Nach langem Nachdenken und Studieren bin ich zu diesem Glauben gekommen. That a large number of people who are in the evangelical church are not even saved. Eine große Anzahl Menschen, die in der evangelikalen Gemeinde sind, sind nicht einmal errettet. And here is why I've come to this personal belief. Hier ist, warum ich zu diesem persönlichen Glauben gekommen bin. How have you preached the gospel? Weil, wie haben wir das Evangelium gepredigt? Most places that the gospel is preached, Romans chapter 10 is quoted. In den meisten Orten, wo das Evangelium gepredigt wird, wird Römer 10 zitiert. So what do we use? Was verwenden wir also? Bible says, believe with your mouth and confess with your heart and you shall be saved. Believe with your heart and confess with your mouth and you shall be saved. Die Bibel sagt, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. But you know, that's actually not what the Bible says. Aber das ist nicht wirklich das, was die Bibel sagt. Our churches are full of people that have never truly been saved. I really do believe that. Unsere Gemeinden sind voller Menschen, die nie wirklich errettet wurden. Ich glaube das wirklich. Look what it says. I'm going to read it to you. Schau, was da steht. Ich lese es dir vor. This is what the Bible teaches us. Die Bibel lehrt uns Folgendes. Romans 10, verse 9. Römer 10, Vers 9. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Is it enough to confess the Savior Jesus, or do you have to confess the Lord Jesus? Reicht es, den Retter Jesus zu bekennen, oder müssen wir den Herrn Jesus bekennen? You see, the Greek word here for Lord is Kyrios, R-Y-O-S. Siehst du, das griechische Wort hier für Herr ist Kyrios. And it means that he is now your owner. Und es bedeutet, dass er jetzt dein Eigentümer ist. He is your master, to him you belong. It literally has this meaning. Er ist dein Meister, du gehörst ihm. Das bedeutet es wortwörtlich. He is the one in supreme authority. Er ist derjenige mit der höchsten Autorität. So the Greek word literally means he to whom a person belongs. Das griechische Wort bedeutet buchstäblich er, dem eine Person gehört. We have confessed Jesus as our Savior. Wir haben Jesus als unseren Retter bekannt. And we added him to our lives to fix our problems and get us to heaven. Und haben ihn unserem Leben hinzugefügt, um unsere Probleme zu lösen und uns in den Himmel zu bringen. Many people have never repented from the sin and never changed lordship. Viele Menschen sind nie von ihren Sünden umgekehrt und haben nie Herrschaft gewechselt. They've repeated a nice little prayer and think that now they're going to heaven. Sie haben ein kurzes Gebet wiederholt und glauben jetzt, dass sie in den Himmel kommen. But here is the question. Aber hier ist die Frage. Have you confessed with your mouth that now there is a new owner to your life? Hast du mit deinem Mund bekannt, dass es jetzt einen neuen Besitzer in deinem Leben gibt? Friends, let's really think about this. Freunde, lasst uns wirklich darüber nachdenken.